Inzwischen hatte Geiwitz zweimal in Benkos Auftrag und dessen Sinn ein Schutzschirmverfahren für die Warenhauskette Galeria gemanagt. Schon im Juni hatte sich Geiwitz bei Benko als Nothelfer auch für das viel wesentlichere Immobiliengeschäft angedient. Damals sah Benko noch keinen Bedarf. Er hoffte auf das Geld aus Südkorea und das weiterer großer Investoren. Als das schließlich ausblieb und die Gesellschafter nach Lösungen riefen, engagierte Benko im Spätsommer den Sanierer und rief ihn als Nothelfer in die Signa-Zentrale. Geiwitz kam mit zwei Mann seines Büros und arbeitete sich in Wien ein. Tatsächlich sahen in Geiwitz auch viele Gesellschafter, insbesondere in der Holding, eine letzte Chance. Sie drängten Benko per Brief zum Rücktritt. Nach einigem Zögern gab Benko nach. Geiwitz führte ab 8. November den Beirat und nimmt eigenverantwortlich die Interessen der Familie Benko Privatstiftung wahr. So stand es zumindest in einer offiziellen Pressemitteilung der Signa. Zwei Tage später verkündete die Signa nächste Restrukturierungsschritte. Der Firmensanierer und Geiwitz-Buddy Ralf Schmitz sei ab sofort Chief Restructuring Officer der Gesellschaften Prime und Development. Tatsächlich jedoch wollen Schmitz und Geiwitz ihre Ämter nie angetreten haben. Geiwitz habe angeblich die Stimmrechte des Haupteigentümers Benko aus juristischen Gründen nicht übernehmen können und damit auch nicht den Vorsitz im Gesellschafterkomitee. Es bestünde ein Risiko auf Auslösung von Grunderwerbssteuer, teilte die Signa einige Wochen später mit. Schmitz vermittelte den Eindruck, er habe seiner Ernennung nie zugestimmt. Freitag entschied der Aufsichtsrat, mich zum Vorstand zu bestellen, was sie dann umgehend per Pressemitteilung rausgeschickt haben. Ich habe der Bestellung jedoch sofort widersprochen, sagte er dem Handelsblatt in einem seltsamen Interview im Dezember 2023, in dem er Benko verteidigte. Ich habe vor seiner Einstellung in diesem Kampf großen Respekt und die kritischen Fragen der EZB an die Banken als Auslöser der Krise bezeichnete. Der eigentliche Grund für die Absage des Teams lag wohl anderswo. Beide erkannten offensichtlich, dass bei der Signa nichts mehr zu retten war und wollten nicht in offiziellen Funktionen scheitern, so sehen es zumindest einige Gesellschafter der Signa. Das Duo hatte darauf gesetzt, dass die Gesellschafter mehr Eigenkapital nachschießen würden und wollten dann die Fremdkapitalgeber zu einem Standstill bewegen, also der Aussetzung von Zins- und Tilgungszahlungen. Deshalb hatten sie dem Aussenden der Pressemitteilung zugestimmt. Als dann klar wurde, dass das Eigenkapital nicht kommen würde, verweigerten Geiwitz und Schmitz die Unterschrift beim Notar. Schmitz zog sich sofort zurück. Geiwitz machte noch ein paar Wochen als Berater weiter, kostenlos, wie er betont. Ende November dann ging die Signa Holding als erste Gesellschaft der Signa-Gruppe in die Insolvenz. Zuvor hatte Geiwitz noch vergeblich versucht, bei den wichtigen Gesellschaften Prime und Development eine dominantere Rolle zu spielen. Nun wurden andere wichtiger. Schon beim Rückzug Benkos hatte Hans-Peter Haselsteiner entscheidend mitgewirkt. Zum 1. Dezember entsandte der österreichische Bauunternehmer Strabag 15% Anteilseigner in der Holding und langjähriger Benko-Spezi einen anderen Spezi als Vorstand in die Sparten Development und Prime, seinen Büropartner Erhard Grosnick, mit dem er seit langem eine Bürogemeinschaft in der Wiener Walfischgasse unweit der Oper teilt. Sie nennen sich selbst gelegentlich den Geriatrie-Club, denn Grosnick ist 77, als er das Vorstandsamt übernimmt, für das ihn der noch 2 Jahre ältere Haselsteiner gewinnt. Tatsächlich lag Grosnicks große Zeit als Sanierer schon einige Jahre zurück. Er lässt lieber faxen, als dass er Mails per Smartphone verschickt und gelegentlich nickt er in Sitzungen ein. Vor allem aber versendet er Briefe, die Empfänger irritiert bis erschüttert lesen. Kurz vor Weihnachten schreibt er an Gesellschafter: Wir benötigen 350 Millionen, schnell. 9% Zinsen bietet er den Investoren an, dazu einen Anteil am Mehrwert, Verkaufswert versus Zerschlagungswert. Das Geld solle die Prime und Development durch die nächsten Monate bringen. Ein Anteilseigner wundert sich, da fehle doch jede Entscheidungsgrundlage. Weder der genaue Verwendungszweck noch die finanzielle Lage, in die er den Kredit platzieren müsste, werden genannt. Außerdem gibt es keine relevanten Sicherheiten. Niemand folgt Grosnicks Hilferuf. Ähnlich reagieren potenzielle neue Investoren, die der neue Signa-Vorstand brieflich um Geld angeht. Da standen nur allgemeine Sätze drin über die tollen Immobilien, Das war keine Grundlage für professionelle Investoren. So etwas können Sie vielleicht an die Hausbank eines Mittelständers schreiben, aber nicht an Investoren, sagt ein Investmentbanker, der den Brief kennt. Ende Dezember 2023 gehen auch die Immobiliengesellschaften Prime und Development pleite. Arndt Geiwitz gibt nach dem Weihnachtsfest seine Signa-Schlüssel in Wien ab. Alles ist verloren. Benkos Traumhäuser entpuppen sich als Luftschlösser.